Zimmerchen. Kennt sie denn meinen Major? Den Major von Tellheim? Jawohl, kenne ich den braven Mann. Ist es nicht ein braver Mann? Ist sie dem Manne wohl gut? Von Grund meines Herzens. Wahrhaftig? Sieht sie Frauenzimmerchen und kömmt sie mir noch einmal so schön vor. Aber was sind denn das für Dienste, die der Wirt unserem Major will erwiesen haben? Ich wüsste eben nicht. Es wäre denn, dass er sich das Gute zuschreiben wollte, welches glücklicherweise aus seinem schurkischen Betragen entstanden. Ach, so wäre es ja wahr, was mir just gesagt hat. So einem Mann so einen Streich zu spielen, weil sich das Eselsgehirn einbildet, dass der Mann kein Geld mehr habe. Der Major kein Geld. So? Hat der Major Geld? Doch wie Heu. Der weiß nicht, wie viel er hat. Er weiß nicht, wer ihm schuldig ist. Ich bin ihm selber schuldig. Seht Sie, Frauenzimmerchen, hier in diesem Beutelchen sind 100 Louis d'Or. Und in diesem Röllchen 100 Dukaten. Oh. Alles sein Geld. Wahrhaftig? Aber warum versetzt denn der Major? Er hat einen Ring versetzt. Versetzt? Noch glaubt sie doch sowas nicht. Vielleicht, dass er den Bettel hat gern wollen los sein. Es ist kein Bettel. Es ist ein sehr kostbarer Ring, den er wohl noch dazu von lieben Händen hat. Ja, das wird's auch sein. Von lieben Händen, ja, ja. Sowas erinnert einen manchmal, woran man nicht gern erinnert sein will. Darum schafft man's aus den Augen. Wie? Dem Soldaten geht's in Winterquartieren wunderlich. Da hat er nichts zu tun und pflegt sich und macht vor Langeweile Bekanntschaften, die er nur auf den Winter meinet und die das gute Herz, mit dem er sie macht, für zeitlebens annimmt. Husch, ist ihm denn ein Ringelchen an den Finger praktiziert. Er weiß selbst nicht, wie es daran kömmt. Und nicht selten gäbe er gern den Finger mit drum, wenn er es nur wieder loswerden könnte. Ei, und sollte es dem Major auch so gegangen sein? Na, ganz gewiss. Besonders in Sachsen. Wenn er 10 Finger an jeder Hand gehabt hätte, er hätte sie alle 20 voller Ringe gekriegt. Das klingt ja ganz besonders und verdient, untersucht zu werden. Herr Wachtmeister, hier habe ich ein Briefchen von dem Herrn Major an meine Herrschaft. Ich will es nur geschwind hereintragen und bin gleich wieder da. Will er wohl so gut sein und so lange hier warten? Hm. Ich möchte gar zu gern mehr mit ihm plaudern. Plaudert sie gern, Frauenzimmerchen? Nun, meinetwegen, geh sie nur. Ich plaudere auch gern. Ich will warten. Oh, warte er doch. Ja?